Familie Neumann, Wien 23, Dirmhirngasse 25, früher Schulgasse 10, Wohnung von Familie Neumann. Die Familie Dr. Jakob Neumann übersiedelte im 19. Jahrhundert aus Ungarn, Raum Gjör, nach Liesing. Dr. Jakob Neumann war bereits als praktischer Arzt in dem Haus in der Schulgasse 10, Tür 1, heute Dirmhirngasse 25, tätig. Am 12.10.1885 gründete er den Turnverein Liesing. Dr. Jakob Neumann konvertierte zum Katholizismus und heiratete am 24.01.1889 Leopoldine Giegel, die man die Rose von Atzgersdorf nannte. Er war Ehrenbürger von Liesing. Ihm zu Ehren wurde der Dr. Jakob Neumann Steig benannt. Die Familie hatte 6 Kinder, 4 Buben und 2 Mädchen. Karl Neumann kam als der Erstgeborene am 23.03.1890 zur Welt. Über seine schulische Laufbahn und seine Ausbildung ist nur so viel bekannt, dass er das Medizinstudium absolvierte und abschloss, so wie sein jüngerer Bruder Gustav. Alle 4 Brüder wurden in die K&K-Armee eingezogen und kämpften im Ersten Weltkrieg für Österreich. Nur Gustav und Karl überlebten, die Brüder Franz und Paul fielen. Dr. Karl Neumann, geboren am 22.03.1890, ordinierte als praktischer Arzt und wohnte in der Schulgasse 10. Mit ihm im gleichen Haus wohnten auch seine Mutter und seine Schwester Leopoldine, genannt Poldi. Dr. Karl Neumann heiratete die drei jüngeren Dr. Karl Neumann heiratete die 3 Jahre jüngere Doktorin Bertha Neumann, geboren am 22.02.1893, geborene Kunröter, eine jüdische junge Frau aus Frankfurt am Main. Wo sie sich kennen und lieben lernten, ist nicht bekannt. Leider steht Doktorin Bertha Neumann in vielen Biografien im Schatten ihres Mannes Karl. Mal wird sie als Krankenschwester erwähnt, dann wieder als Ärztin. Wahr ist vielmehr, dass Doktorin Bertha Neumann eine der ersten Frauen war, die in Deutschland einen akademischen Abschluss in Staatswissenschaften schaffte. 1920 veröffentlicht sie eine wissenschaftliche Arbeit zum Gesundheitsbereich. Dr. Karl Neumann war ein sehr beliebter und sozialer Gemeindearzt. Angeblich finanzierte er aus eigenen Mitteln einen Krankenwagen für Liesing. Ganz besonders widmete er sich der Hauskrankenpflege und der Jugendfürsorge. Sein Bruder, Dr. Gustav Neumann, praktizierte im benachbarten Berchtoldsdorf. 1924 erblickte die Tochter Anne Roos das Licht der Welt, 1927 Peter und am 26.01.1932 Klaus. Dann kam das Jahr 1938, welche das Leben der Familie total aus der Bahn warf. Vermutlich wissend, was auf die Familie zukommen würde, gelangten Anne Roos und Peter mittels Kindertransporte nach England. Peter wanderte 1946 von dort nach Brasilien aus. Lediglich der kleine Klaus verblieb bei seinen Eltern in Wien. Nach den Nürnberger Rassegesetzen war Dr. Karl Neumann in der Sprache der Nazis ein Mischling ersten Grades, was ihm zwar auch dadurch, dass er Katholik war, einen geringen Schutz bot, da er doch eine jüdische Ehefrau hatte, wurde massiver Druck auf ihn ausgeübt, sich scheiden zu lassen. Dr. Karl Neumann stand aber loyal zu seiner Ehefrau Bertha. Mehrmals wurde ihm die volle Rehabilitation angeboten, wenn er sich scheiden ließe. Durch diese Standfestigkeit kann man getrost sagen, dass Dr. Neumann großen Mut bewiesen hatte, obwohl er sicherlich wusste, was ihm und seiner Familie bevorstand. Die Repressalien gegen jüdische Mitbürgerinnen setzte sofort nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland ein und Dr. Karl Neumann durfte nicht mehr als Arzt tätig sein. Die Familie Neumann wurde am 19.08.1941 in eine Sammelwohnung in die Porzellangasse Wien 9 deportiert. Während dieser Zeit war er als sogenannter Krankenbehandler im Jüdenaltersheim Seegasse tätig. Ärzte durften damals als Krankenbehandler nur noch jüdische Patienten behandeln. Am 19.04.1943 wurde die Familie Neumann in eine andere Sammelwohnung in die große Stadtgurtgasse 24 im 2. Bezirk verlegt. Heute ist in diesem Gebäude die jüdische Mädchenfachschule für Kommunikation und Wirtschaft Beit Yaakov untergebracht. Karls Bruder, Dr. Gustav Neumann, bemühte sich vergeblich, seinen Bruder mit seiner Familie zu retten und aus dem Ghetto herauszuholen. Nach nur 2 Monaten erfolgte jedoch die Deportation in das KZ Theresienstadt. Angeblich spielte die Familie Neumann in Theresienstadt in der Gesundheitsversorgung eine wichtige Rolle. Trotz alledem wurde ihr Schicksal ein halbes Jahr vor dem Kriegsende besiegelt. Am 28.10.1944 wurde die Familie nach Auschwitz transportiert und dort ermordet. Der genaue Todestag ist nicht bekannt. Nach Dr. Karl Neumann ist die Dr. Neumann-Gasse in Liesing benannt. Anne-Rose Neumann kehrte nach dem Krieg von London nach Wien zurück, in die Stadt, die sie trotz all dem erlebten Leid liebte. Hier lernte sie Friedrich Hönigsberg kennen und heiratete ihn. Die wirtschaftliche Lage im Nachkriegsösterreich ermöglichte ihnen keine Existenz und so wanderte die junge Familie 1952 nach Sao Paulo in Brasilien aus, wo bereits der Bruder Peter Neumann lebte. Anne Roos hatte 3 Kinder und 2 Enkelkinder. Sie verstarb mit 82 Jahren 2006 in Brasilien. Dr. Gustav Neumann überlebte den Krieg und praktizierte danach als Arzt in Berchtoldsdorf. Die beiden Schwestern Poldi und Bertha erlebten schwerste Repressalien durch die Nazis, aber ihnen gelang es, den Krieg zu überleben. Poldi hatte Kinderlähmung, Berthas Überleben war dadurch gekennzeichnet, dass sie von den Nazis als Jüdin, von den Russen als Deutsche verfolgt wurde. Ihr Mann, Harry Windisch, ein jüdischer Fabrikant aus Lemberg, kam beim Aufstand im Warschauer Ghetto ums Leben. Bertha zog mit ihren beiden Töchtern nach dem Krieg nach London. Quelle: Frau Ruth Hönigsberg.